Hier ist der Informationsdienst Büscher und Hofschulz aus Bonn. Heute mit Informationen aus dem Daimler-Benz-Konzern. Ja, das macht doch nichts da, komm. Hauptsache, wir kommen hin zur Wursttheken fahren. Die Leute sind aber alle langweilig, das sehe ich sofort. Ah, das weißt du jetzt doch gar nicht. Das sind ganz langweilige Stinkstiefel. Schau jetzt kriegst du von mir 2,20 Mark und dann gehst du mal davor und suchst was Schönes aus da bei der X-Wursttheken. Hallo? Onkel? Ja? Blödmann! Hey. Ich möchte eine Wurst! Wurst kannst du haben. Ja, aber schnell! Ja nun, also mal langsam hier, ja. Ich habe eine Wurst bestellt, Herr Angermeier. Ja, ist schon recht. Und ich hätte gern eine Pommes rot-weiß oder wie man auch sagt, Pommes offenes Knie. Hey, Blödmann! Ja, ist okay. Der Herr Angermeier möchte Pommes Franke. Und natürlich, dann hätte ich gern noch eine Wurst. Eine Rindswurst. Ja, ist klar. Und noch eine Rindswurst für den A. Zwei Rindswurst. Und noch eine Rindswurst für mich. Und für den A. Und für mich eine Rindswurst und eine rote Wurst. Für mich aber keine mehr. Also sieben. Dann hätte ich gerne noch ein Dutzend Nürnberger Rostbratwürstel mit saurem Nahen. Oh, ist das langweilig hier. Das und ist Sie ja sind, fürchterlich. Sie sind sicher, dass Sie eine Rindswurst wollen? Oder vielmehr sieben? Ja, genau. Und dann hätte ich gerne noch ein Dutzend saure Zipfel. Wenn's geht. Aber nur, wenn's geht. Was sind denn saure Zipfel? Das ist eigentlich gar kein Problem. Ah, da bist du noch zu jung dafür. Was sind denn Zipfel? Zipfel, das sind praktisch vom Bett, wenn man die Enden vom Bett dann abschnürt, dann ergeben sich Zipfel. Das heißt Trottel. Ja, Trottel? Ah, da bist du in einem merkwürdigen Haushalt. Hey, Blödmann, ich will jetzt meine Wurst! Ja, jetzt geben sie halt dem mal endlich seine Wurst, dass er Staat ist. Ja, das muss alles seine, nicht hetzen. Die Wurst, die muss schon ordentlich durchgebraten sein. Die ist so langweilig! Sonst beschweren sich die Kunden hinterher, wenn die Wurst nicht richtig durch ist. Ja, der A ist sehr heikel, das hat von seiner Mutter. Aber ich glaube, da hinten ist jetzt eine fertig. Ja, da geben sie doch dem A gleich mal raus. Die Wurst, damit er endlich in Ruhe ist. Dankeschön, na endlich! Und ich hätte gern meine ganzen Würst, hätte ich gern mit englischem Senf aus indischem Kartoffeln. Das haben wir nicht. Oh, das ist schade. Meine Wurst springt um. Was? Die Wurst springt umeinander. Zappig. Ja, tatsächlich. Außerdem kichert sie so blöd. Ja, das ist bei unseren Würsten so normal. Das ist scheiße. Nee. Na, jetzt hupft die Wurst weg. Herrschaft, jetzt hupft die Wurst doch umeinander. Können Sie denn nicht auf Ihre Wurst aufpassen? Jetzt fang doch die Wurst ein. Ich kann doch nicht. Ja, streng dir halt ein bisschen an. Sagen Sie dem Kind doch, es soll die Wurst wieder einfangen. Eure Tagesordnung. Die rindsmäßig lustige Wurstsendung hier auf der Wüstenwelle. Herrschaftszeiten, wo bleibt denn der Adesbalg? Der hat doch die Wurst verfolgt und jetzt, wo bleibt er denn? Ring. Ah, da ist er ja. Ich hab sie nicht mehr erwischt. Das ist voll doof. Wieso denn? Wo warst du die ganze hier Zeit? Raus und dann bin ich die Ammergasse runter und dann ist sie links abgebogen, hoch zum Marktplatz und dann wieder weiter und dann wieder links runter an einem Buhlanger vorbei und dann in so einem Haus verschwunden. Und da war ein Mann, da stand Erotikshop und der Mann hat gesagt, nee, hier kommst du nicht rein, du hast keinen Zipfel. Ich will jetzt endlich wissen, was ein Zipfel ist. Ja, später, das ist gleich, wenn meine Wurst fertig ist, dann sagen Sie mal, wann Sie meine 50 Würstel fertig die bestellt haben. Ja, das müssen Sie schon noch so 2 bis 3 Beiträge gedulden. Ich will wieder eine Wurst. Nee, also du kriegst deine Wurst jetzt nicht. Wenn du da nicht drauf aufpassen kannst und die dir wegläuft, ist das eigentlich dein Problem. Das war aber schon ganz schön eine lustige Wurst, die ganze Zeit so lachen und kichern da in der Gegend umeinander hupft. Boah, ist das langweilig hier. Ich will was spielen. Könnten wir nicht für ein A Ersatzwurst kriegen, wenn die schon... Ne, das war jetzt die letzte Wurst von der letzten Ladung und ich will was spielen. Und ich könnte dir vielleicht einen hey, geh mal her. Das ist lang, was? Geh mal her, hab für dich einen Baukasten mitgebracht. Einen Weltethos-Bastelbaukasten. Das klingt ja scheiße. Geh mal her, ich erklär's dir mal, wie das geht. Ja, lass mal sehen. Kulturgüter Europas, Folge 33. Over and over, I keep going. So, jetzt geht's los. Jetzt macht man von dem Weltethos-Bausatz einfach den Deckel auf. Und da hockt dann eine kleine Buddha-Figur drin. Ja, und? Die Buddha-Figur, die erklärt uns praktisch das, wie das funktioniert. Also ein dicker roter Knopf. Ah, gell, da drückt es mal drauf und dann geht's los. So, da jetzt. Klack. Vielen Dank, dass Sie sich für einen Weltethos aus dem Hause Küng entschieden haben. Wenn Sie sich genau an diese Bauanleitung halten, wird Ihnen Ihr neues Weltethos viel Vergnügen bereiten. Man baue zunächst aus der Salami und der Gelbwurst ein Kreuz und vernote die Achsen mit Vorhäuten. Sodann lege man um das Kreuz ein Rad des Lebens aus Affenbrotteig und koche es in siedendem Öl 30 Minuten bei mittlerer Hitze. Man würze gründlich mit Myrrhe, Weihrauch und leckeren Kirschzweigen mit kleinen Zetteln dran, den erhaltenen Davidsstern 40 Tage in der Wüste abhängen lassen. Danach auf dem Ararat an den Achsenkreuzungen keilförmig einschneiden und mit Voodoo-Nadeln akupunktieren. Jetzt kommt das Ganze 3 Ewigkeiten bei 50 Grad ins Nirvana. In der Zwischenzeit bereiten wir aus jungen Witwen und einer Swastika eine feine Mischung, zünden diese an und räuchern das halbgare Weltethos damit aus. Zuletzt setzen wir in die Mitte die Kurbel einer tibetanischen Gebetsmühle ein und ziehen es kräftig auf. Gut aufgezogen hält ein gepflegtes Weltethos 7 Minuten lang. Vorsicht, Ihr neues Weltethos funktioniert nicht mit englischem Rindfleisch. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem Weltethos. Das ist stinklangweilig! Als so ein scheiß Weltethos! Aber es war sehr teuer. Hey, Blödmann, Mensch, wo bleiben denn die Würste? Ja, also, die kommen schon noch. Müssen noch einen Beitrag noch abwarten. Ich hab so Hunger auf meine sauren Zipfel jetzt, Tiffix. Wann kommst du denn endlich? Was sind denn verdammt nochmal Zipfel? Ich will was spielen und ich will endlich wissen, was Zipfel sind. Na, das, mei, du Nervsäge. Sonst werd ich ganz stinkig. Na, spiel da halt dann rum an deinem Zipfel, wenn du jetzt nicht dich behalten kannst. Ich hab auch einen. Wie geht denn das? Gott, ja, kann du. Ja, da machst du einfach, jetzt gehst her, gell, und machst das Hosentürl auf, gell, aha. So, jetzt. Ah, genau, jetzt, und jetzt fast nein, und da findest dann deinen Zipfel. Nee, ja, dann da ist das Kind jetzt wenigstens ruhig, wenn da das beschäftigt ist. Da ist kein Zipfel. Natürlich ist da ein Zipfel. Da ist bloß eine glatte Stelle. Was, eine glatte Stelle? Ja, tatsächlich. Aber es fühlt sich irgendwie gut an. Das ist schon sehr merkwürdig. Am Versicht müsste da schon zipfern. Aha. Das ist aber ein merkwürdiges Geräusch. Und es fühlt sich gut an, sagt. Die Gefahr aus dem Eis. Heute Professor Schnarrenbergs schwerste Operation. Die Hochebene von Leng irgendwo in den bayerischen Anden. Zwischen den Felsgestrüpp ragt einsam im niederfallenden Dschungelregen ein Krankenhauskomplex in die Luft. Hinter den niedergehenden Wassermassen ahnt man vage die Umrisse eines Schreibtisches. An ihm sitzt der Mann, der Professor Schnarrenberg ist. Guten Tag, Herr Professor Schnarrenberg. Ja, Frau Leuthäuser, was machen Sie denn hier? Ich habe einen Ojeti gefunden. Oh nee. Ich glaube, er möchte uns etwas denunzieren. Er hat, er möchte etwas sagen. Oje, oje. Eine Art Überläufer, glaube ich. Oje, oje, oje. Ach, diese Ojetis, die haben ja immer keine Krankenkassenkarten dabei. Was will ich denn mit denen eigentlich noch? Das scheint jetzt eigentlich ziemlich wichtig zu sein. Er sagt, es sei eine Verschwörung im Gange von Ojetis. Eine Verschwörung? Dubios, dubios, kurios. Oje. Ja, fragen Sie das Ojeti doch mal, was es damit auf sich hat. Oje, oje, oje, oje, oje. Oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje. Aha, aha. Oje, oje, oje, oje. Was heißt das denn? Das ist, ganz schrecklich. Das ist eine Verschwörung von 13 Ojetis, die sich verschworen haben. Ausgerechnet 13, um Gottes Willen. Die haben sich verschworen wollen, ihre Haarmassen über die ganze Erde verteilen und die Menschheit mit einer durch eine Tierhaarallergie auslöschen. Da juckt es mir gleich in der Nase. Das ist ja schrecklich. Und dann? Ja, oje, oje, oje. Oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje. Ja, Yeti meint, das müsste verhindert werden. Ja, also da hilft doch nur eins, man muss praktisch diese Tiere entweder schlachten oder sofort komplett enthaaren. Rasieren. Rasieren, rasieren ist die richtige Idee. Geben Sie mir doch mal schnell einen Rasierer. Ich habe keinen Rasierer. Was haben wir denn hier noch? Wir haben eine Entfusselungsrasierer. Eine elektrische Fusselbürste, den habe ich für die Familienmesse in Tübingen gekauft. Den kann ich jetzt mal verwenden. Oje, oje. Probieren wir noch gleich an diesem Überläufer, Denunzianten, aus. Wenn Sie das Oje mal kurz festhalten würden. Ja, das mache ich gerne. Ah, dieser scheußliche Regen, die ganze Zeit, es geht einem durch Mark und Blut, das ist ja furchtbar. Nur um diese verschwörerischen, wie hießen sie gleich noch? Die Armee der 12 Ojetis. Ich dachte, es seien 13 gewesen. Ja, die können wohl nicht so gut zählen, die Ojetis. Das scheinen mir ja sehr, sehr dumme Tiere zu sein. Aber ich glaube, jetzt sind wir da. Da vorne ist die Höhle. Die Höhle? Ja, das ist ja ein Riesenloch. Aber da kommen wir ja gar nicht rein. Was steht denn da in der Höhle? Ja, da steht ein Lastwagen im Eingang. Was? Hier mitten in bayerischen Anden? Das ist ja seltsam. Da müssen wir uns wohl vorbeizwängen. Da kommen wir überhaupt nicht vorbei. Doch, also doch. Ich mit meinen 250 Kilo, ich komme doch nicht drum rum. Doch, das geht schon. Oh, jetzt sind wir drin. Da hinten sind ja die Ojetis. Sehen Sie, sind da im Vorsprung. Ach stimmt, da sitzen sie. Ja. Sie sind wirklich sehr behaart. Haben Sie Ihren Fussel-Entferner bereit? Ja, den habe ich hier. Achtung, Achtung! Bitte Ruhe in der Höhle, eine Durchsage. Der Fahrer des Wagens mit dem amtlichen Kennzeichen Y-21725 wird gebeten, sein Fahrzeug vor dem Höhleneingang zu entfernen. Es steht da unangenehm im Weg. Ja, das stimmt. Ich wiederhole diese Durchsage. Wenn ich das jetzt gewusst hätte. Die beiden eigenartigen Figuren, die soeben die Höhle betreten haben, werden gebeten, ihre Rasierer wegzuwerfen und sich zu entwaffnen. Sonst was? Jage ich den ganzen Laden mit einer enorm mächtigen Bombe in die Luft, die ich besitze. Mein Name ist übrigens Frankfurter Würstchen mit Senf. Mein Gott. Ich mag keine Frankfurter Würstchen. Wer ist dieser dubiose Herr Frankfurter Würstchen mit Senf und was für eine Rolle spielt er? Ist Herr Frankfurter Würstchen mit viel Senf. Vor allem, was ist in dem großen Laster im Eingang der Höhle verborgen? Wenn Sie die Antworten auf diese Fragen wissen wollen, dann bleiben Sie dran. Herrschaft, jetzt krieg ich langsam eine Würst. Da. Ja, hier bringe ich Ihnen Ihre 8 Rindswürste, die verschiedenen Nürnberger Würste, die Rotwurst und die sauren Zipfel. Und ja, passen Sie auf, dass Sie nicht gleich weghüpfen. Dankeschön. Ja, Herrschaft, die Rindswürste, die hupfen alle mal. Ja, passen Sie doch auf Ihre Würste auf. Ja, das sind ja komische Würste, die hupfen. Ah, jetzt mal aus, Kummer. Und die haben jetzt die A weg. Die Würste. Sie sind ja ungeschickt. Mir sind sie ja auch nicht vom Grill gehüpft. Jetzt sind sie alle unterwegs, die Würst. Helfen Sie mir doch bitte, die Würst wieder einzufangen. Ah, hilf mir mal mit, die Würst einzufangen. Nee, ich komme lieber an meine Erdplattenstelle rum. Ah, die Würst, jetzt zieh ab. Jetzt muss ich hier wieder auskommen. Ja, ich hab eine. Listen to me, baby. You got to understand. You're old enough to learn the makings of a man. Listen to me, baby, it's time to settle down. Am I asking too much for you to stick around? Every boy wants a girl he can trust to the very end. Maybe that's you, won't you stay? But till then, when I see lips begging to be kissed, I can't stop. I can't stop myself. Lying is trying again. Lying is trying again. Nature's taken over my one-track mind. it or not, you're in my heart all the time. All the girls are saying that you'll end up a fool. For the time being, baby, live by my rules. When I settle down, I want one baby on my mind. Forgive and forget, and I'll make up for all lost time. If she's put together fine, then she's on my mind. Atomgranaten über der Stadt. Heute Professor Schnarrenbergs schwerste Operation. Die gaußsche Zahlenebene irgendwo in den Konjunkturgipfeln Europas. Zwei Menschen haben eine Höhle betreten, in der es entsetzlich nach Tier riecht. Da öffnet sich in der Felswand eine kreuzförmige Einkerbung. Und ein gewaltiger Drehsessel schiebt sich hervor. Auf ihm sitzt Dr. Frankfurter Würstchen mit Senf. Auf dem Schoß hat er eine verrückte Kuh, die er langsam streichelt. Oh, das ist bestimmt Herr Frankfurter Würstchen mit Senf. Haha, sehr richtig, jawohl. Ja, das bin ich. Ich werde euch auslöschen. Ich bin der Professor Schnarrenberger. Guten Tag, Frankfurter Würstchen mit Senf ist mein Name. Assistent, die Frau Leuthäuser. Ah, reizend. Guten Tag. Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich werde sie alle auslöschen, dass sie es nur wissen. Ja, unangenehm. Ja, den Plan mit den Ojetis, den haben sie ja jetzt schon ans Licht gebracht. Ja, ja. Meine schlimmste Waffe, die haben sie noch nicht kennengelernt. Sie meinen wohl die Antimaterie-Bombe. Die Antimaterie-Bombe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Psst. Nicht so laut. Ja, genau, die Antimaterie-Bombe. Und die funktioniert auf eine unglaublich teuflische Weise. Wie funktioniert denn die Antimaterie-Bombe? Ja, das wissen Sie wohl gern, Fräulein Leuthäuser war der Name, ja. Ja, das ist schon ja, richtig. Ja, das wissen Sie wohl gern. Ja, ich habe einen Beitrag vorbereitet, wohin das mitgeteilt wird. Ich habe ja einen kleinen Buddha, sehen Sie. Und da kann ich am Zipfel ziehen und dann erklingt das. Uns können Sie nicht erschrecken, Herr Frankfurter Würstchen. Ja, mit Sie werden schon noch sehen. Passen Sie auf, ich ziehe jetzt am Zipfel. Kulturgüter Europas. Die wahrscheinlich letzte Folge. Over and over, I keep going. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei mir im Studio befindet sich Herr Dr. Frankfurter Würstchen mit Senf. Herr Frankfurter Würstchen mit Senf, Sie sind Weltzerstörer, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich bin also Weltzerstörer, ja. Und Sie haben eine Erfindung gemacht, wie Sie die Welt rationell zerstören können, ist das richtig? Ja, es handelt sich um die Antimateriebombe, ja. Aber sagen Sie mal, ich glaube, ich kenne Ihre Stimme aus Funk und Fernsehen. Ja, und? Die war da irgendwie viel tiefer. Ach so, ja, ja, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Ja, das war eine der ersten Erfindungen, die ich gemacht hatte. Sehen Sie hier, dieses Gerät sieht aus wie ein kleiner Buddha. Aha, und wenn man stimmt. Unten am Zipfel zieht, dann wird die Stimme um einige Oktaven abgesenkt und klingt viel rauer und auch wahnsinniger. Wenn ich, jetzt hier, wenn ich hier mal kurz an diesem Zipfel ziehe, dann... Das hätten Sie jetzt nicht machen sollen. Ich wollte mich nicht schieben wieder rein. Ja, Sie hören es schon. So sind Sie mir auch, ein bisschen erschreckend. So sind Sie mir auch wesentlich sympathischer. Ja. Wenn Sie mir mal kurz erzählen würden, wie Sie auf Ihre Bombe gekommen sind. Ja, das war beim Kaffee letzte Woche. Da habe ich gedacht, es wäre doch gut, wenn man mal auf einen Schlag alles wegbekäme. Ja, und zuerst dachte ich, man nimmt zwei Reich-Ranitzkis. Also Sie kennen ja das Verfahren, man schießt einen Pro- und einen Kontra-Intellektuellen von gleicher Prägung aufeinander. Ja, das ist mir bekannt. Und erreicht damit Explosionen. Und zuerst dachte ich da an Reich-Ranitzki. Aber ich habe mir dann überlegt, dass ja Christa Wolf oder vielleicht auch Peter Handke viel explosiver sind jetzt gerade, ne? Ja, Peter Handke, das ist natürlich hochexplosiv. Ja, wir haben dann mit Versuchen experimentiert und haben dann gemerkt, die Christa Wolf, die zündet gerade nicht so. Und dann ja, und Ranitzki ist ja auch eher ein Dumm-Dumm-Geschoss. Ja, es ist furchtbar. Ja. Und wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie sich diesen Handke besorgt? Ja, da habe ich ja einen anderen Buddha und da kann ich Ihnen vielleicht auch vorführen, wenn ich da am Zipfel ziehe, dann hören wir das. Oh ja. Gut, spielen wir es mal ein. Ach, entschuldigen Sie, sind Sie nicht Peter Handke? Ja, und ich habe dem Lärm eurer Welt wenig entgegenzusetzen als das Spitzen meines Zipfels. Ja, also das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Aha. Aber könnten Sie vielleicht Ihre Brille mal absetzen? Ja, selbstverständlich, wenn es denn den Serben hilft. Ja, das nehme ich an. Ja, dann gerne. Ah! Au! Ah, kannst du mal den Sack herbringen? Der steht schon sperrangelweit offen. Ja, und den Handke dann überstülpen. Aua! So lassen Sie das doch! Aua! Halten Sie doch ruhig. Ja, Herr Dr. Frankfurter Würstchen mit Senf, das ist ja gar nicht so schwer gewesen, diesen Handke von der Straße wegzufangen. Ja, das ist recht einfach. Ja, das ist richtig. Das könnte fast jeder. Es ist direkt beängstigend. Da könnte ja jeder kommen und sich da eine Antimaterie-Bombe aus Handke bauen. Das ist ja genau, das ist mein Ziel. Schon schrecklich im Grunde. Ja, aber jetzt nochmal, um auf vorher zurückzukommen. Ja. Die Inspiration zu dieser Bombe letzte Woche beim Kaffee trinken. Ja. Wie genau ist es Ihnen da gekommen? Ja, also es war so, dass ich wie jedes Mal, wenn ich Kaffee trinke, mir an der freien Stelle zwischen meinen Beinen rumspielte. Sie kennen das, wenn es dieses Geräusch macht, dieses... Ja, das tut dann auch ganz gut. Ja, und dabei ist es dann passiert, ja. Und da ist es Ihnen einfach so eingefallen? Und es ist, wir haben ja jetzt erst die Hälfte des Problems beleuchtet. Ne? Man muss ja noch diesen Antimaterie-Handke herstellen. Und das lassen wir, weil es so gefährlich ist, in einem Labor in Rio de Janeiro machen. Ja, so weit weg. Ja, von den Brüdern Finsky. Ja. Ja, ich könnte vielleicht anbieten, dass wir da mal Einblick nehmen und dann würde ich nochmal am Zipfel ziehen bei dem Buddha hier. Ja, meine Damen und Herren, wir schalten um nach Rio de Janeiro. Guten Tag. Wir befinden uns hier im Antimaterie-Labor des Operationstrakts eines privaten Forschungsinstituts in Rio de Janeiro, dessen Namen ich jetzt nicht nennen kann, weil er geheim ist. Auf dem Operationstisch liegt Herr Handke. Das Ersatzskalpell, bitte. Die Literatur geschwulst aus dem Gehirn wurde ihm bereits extrahiert. Und jetzt beginnt die Antimaterie-Umwandlungsprozedur. Herr Finsky, Sie machen doch nicht etwa schon die Reportage für Tübingen? Selbstverständlich. Das ist ja eine unglaubliche Frechheit. Wie es meine Aufgabe ist. Ich war vorgesehen im Dienstplan für diese Reportage. Das ist gar nicht wahr. Wir hatten das vorhin abgesprochen. Das ist nicht wahr. Dann wollten wir es absprechen. Jedenfalls war ich für diese Reportage eingetragen. Das ist, Sie haben das ausgenutzt, dass ich mit dem Skalpell zugange war. Ja, Sie hatten ja Sie zu haben tun mich übervorteilt. Auch. Nein, ich hatte zu tun. Das ist eine. Sie haben das so hingedreht, dass ich zu tun habe. Wenn Sie da zu tun hatten, dann war es ja wohl sinnvoller, wenn ich die Reportage begonnen habe. Herr Finsky, ich muss Sie warnen, wenn südländische Menschen sich übervorteilt fühlen, dann wird das sehr schnell sehr gefährlich. Da müssen Sie aufpassen. Das weiß ich durchaus. Das sollten Sie sich auch immer im Gedächtnis bloß auf, halten. Ja, warum denn bitteschön? Ne? Mir droht ja wohl von Ihnen keine Gefahr, Herr Finsky. Das denken Sie. Ich könnte da schreckliche Dinge passieren lassen. Schreckliche Dinge? Was denn zum Beispiel? Wir sind hier in Rio. Ich könnte Sie erschießen lassen. Darauf lasse ich es ankommen. Dann machen Sie mal, das glauben Sie ja selber runter. Nicht. Können Sie bitte den Herrn Jan Finsky erschießen? Ja, aber selbstverständlich. Wie bitte? Das ist unglaublich. Ja, nach diesem bedeutungsleeren Zwischenfall lief die Operation unbeeinträchtigt weiter und Herr Handke ist jetzt nahezu vollständig in Antimaterie umgewandelt worden. Ich kann jetzt versuchen, ihn zu wecken. Hallo? Hallo? Au! Ich habe dem Lärm eurer Welt wenig mehr entgegenzusetzen als das Spitzen eurer Zipfel. Die Kultur, liebe Erdenbürger, die so viel an Leid über die Menschheit bringen könnte. Wir können deutlich hören, dass die Operation ein voller Erfolg war. Ich bin Jan Finskay, zurück nach Tübingen. Ich habe eine Herrschaft, die Würste. Scheiße, wieder weg! Versuch mal, die Würste. Ja, was ist denn hier los? Die Rindswürste ist überall unterwegs. Was ist das denn? Unser Onkel Finskay. Da muss ich sofort einschreiten. Ja, wir haben die Würste immer noch nicht. Alle mal herhören. Achtung. Ja. Mein Name ist Finskay, ich komme vom Gewerbeaufsichtsamt. Aha. Und ich habe befunden, dass die Würste alle notgeschlachtet werden müssen. Drin, was alle. Meine schönen Rindswürste, einfach umbringen. Ich fordere sie alle auf, jeweils eine Gabel zur Hand zu nehmen und die Würste abzustechen. Da hast du Gabel und ich nehme A die Gabel. Das ist eine Anordnung, der unbedingt Folge zu leisten ist. Blöd, Mann. Ah, da habe ich Würste und... Da, nimm das! Nimm mein Ahi da und die Würste und... Und das! Ja, du, Scheißwurst! Aber jetzt kann, jetzt kann ich es ja gar nicht mehr fressen, die Würste. Oh, Scheiße. Das Meerschwein des Todes. Heute Professor Schnarrenbergs schwerste Operation. Eine alberne Interpretationsebene irgendwo in den Buddenbrooks. An einer Höhlenwand steht ein monströser Drehsessel, auf dem Dr. Frankfurter Würstchen mit Senf seit Minuten thront und die Menschen in Schach hält. Auf seinem Schoß hat Dr. Frankfurter Würstchen mit Senf seit kurzem ein Meerschwein. Er hat es noch nicht bemerkt. Ja, da habt ihr jetzt erfahren, wie es funktioniert mit meiner Antimateriebombe. Ja, das ist ja der Buddha mit der Stimmumwandlungsapparat vom Herrn Professor Frankfurter Würstchen mit Senf ist ja ausgefallen. Ja, das macht jetzt nichts, dann machen wir so weiter. Ich werde es in die Reparatur geben, ja. Mist, ist was los hier drin. Aber ich habe auch vorher gar keine Angst gehabt. Ach so, ja, Sie sind mir so eine Fräulein Leuthäuser. Ja, aber Sie haben meinen grauenvollsten Plan zur Unterjochung der Menschheit noch gar nicht mit anhören können. Und zwar habe ich mir überlegt, dass es ja eine Rasse von südamerikanischen Nagetieren gibt, die sehr virulent die Dummheit übertragen. Das sind so kleine Meerschweinchen heißen die, glaube ich. Ah ja, da haben Sie ein Meerschweinchen auf Ihrem Schoß. Und was? Die, wenn man die in ein, wieso, was, wie, wenn man mit einem Meerschwein in Kontakt, ne, wie war es, wenn das Meerschwein mit einem Inhaber in Kontakt kommt. Herr Professor Schnarrenberg, das war eine brillante Idee von Ihnen. Wird der Kontakt gehabt? Ja, ich habe mir einmal kurz nicht hingeschaut, habe sofort das dumme Rind weggenommen Dummheit und den noch dümmeren Hamster auf den Schoß gesetzt. Das Meerschweinchen. Und ich glaube, dass der Hamster hat schon unheimlich abgefärbt und auf dem Weltzerstörer. Er weiß, Sie sehen, er ist schon vollkommen irr im Blick und er weiß weder, wo oben noch wo unten ist. Also er ist dumm wie ein Hamster und das hat also vollkommen abgefärbt. Das ist ja eine ganz allgemeine Eigenart von diesen Tieren, dass sie Dummheit verbreiten. Pieps. Und auch bei Weltzerstörern besonders natürlich fruchtbar ist, Pieps, Frau Pieps. Schnarrenberger. Hip, hip. Oh, ich merke schon das retardierende Element und er wird sich jetzt praktisch im Minutentakt in eine Zimmergeranie verwandeln. Ja, Herr Professor Schnarrenberger, wirklich dann brillant. Man, das war ein leichtes für mich, Frau Schnarrenberg. Frau Leuthäuser, Verzeihung. Dann, hat man. Ja, aber sagen Sie mal, Herr Gewerbeaufsichtsamtsschimmel, Herr Finskay, jetzt sitze ich hier auf einem Haufen mohammedanisch gestorbener, erschlagener Rindswürste und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich fressen soll. Jetzt geben Sie mir noch mal einen Tipp. Ja, Herr Hauptpedell Angermeier, Sie können sich ja vielleicht das nicht vorstellen, aber man kann auch andere Tiere als solche Rinder essen. Na, kann ich mir nicht vorstellen. Zum Beispiel? Ich meine, man kann Schweine essen, aber das ist unoriginell. Ich würde Meerschweinchen vorschlagen. Nein! Da kann man Würste draus machen. Ihr spinnt wohl! Ah, jetzt halt doch du mal deinen Rand. Ihr könnt doch keine Meerschweinchen Meerschweinchen essen. Doch, Meerschweinchen ist gut als Meerschweinchen. Total. Kann man das in Südamerika wird das neuerdings erforscht. Nee, dann mache ich die Anmoderation an, wenn ihr so einen Quatsch redet. Meerschweinchen schmeckt nach Meer. So, was habt ihr davon? Naja, dann eben nicht. Ja, das war eure Tagesordnung. Ist schon wieder aus. Ja, ist zu Ende. Ist jetzt das Ende der Sendung. Eure Tagesordnung wurde diesmal gestaltet von Clemens Kieser. Sven Saale. Ja. Und Kai Schreiber. Aber wir haben vergessen vorzutragen, wie das Motto der Sendung lautet. Und zwar lautet das Motto heute... ich kann das nicht sagen, das ist zu kompliziert. Ja, und jetzt? Das Motto heißt, alles hat einen Zipfel, nur die Tagesordnung hat zwei. Was sind denn Zipfel? Dafür bist du zu jung. Haha, schon wieder.